Ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Macker und Machos. Und ich möchte natürlich mit Mackern und Machos reden. Ich möchte mit Frauen sprechen, die unter solchen Männern leiden. Ich möchte mit Frauen sprechen, die auf Macker und Machos stehen, die das ganz toll finden. Und ich möchte mit Schwulen sprechen, mit Tunten sprechen, mit Drag Queens sprechen, die den richtigen harten Mann, also den Macker oder den Macho unbedingt wollen und ganz toll und ganz geil finden. Also meine Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Jetzt bin ich gespannt. Erster Anrufer heute Nacht, Moritz, 43 Jahre alt. Hallo. Hallo Moritz. Ach, hallo Domian, alles klar. Bin ich mir schon am Versprechen hier. Das macht gar nichts. Bist du ein Macho? Auf jeden Fall, würde ich doch von mir behaupten. Würdest du von dir behaupten? Auf jeden Fall. Das war so vor 10 Jahren, hatte ich eine Kneipe gehabt in Frankfurt, so mit Billardsalon und allem drum und dran. Ja. Arbeiten natürlich auch viele Frauen, so hübsche Frauen. Ja. Und bin schon mal mit denen auch aufs Zimmer raufgegangen, so Nummer geschoben. Aha. Und am Wochenende sind wir nach Hamburg gefahren, auf den Kiez. Also das waren dann Frauen, die bei dir gearbeitet haben, oder wie? Ja, sicher waren Frauen, die für mich und bei mir gearbeitet haben. Ja. Wie verhältst du dich denn dann gegenüber solchen Frauen? So die schnelle, wie du sagst, die schnelle Nummer schieben und... Die schnelle Nummer auf keinen Fall. So, wir hatten schon eine halbe Stunde, sind wir auf dem Zimmer dann geblieben. Ach, das ist ja wunderbar, eine halbe Stunde, das ist ja eine Ewigkeit, ja. Was heißt eine Ewigkeit? Aber sage ich mal, so Durchschnittszeit für eine gute Nummer, eine halbe Stunde, so im Schnitt, sage ich mal. Also den wirklichen Macker und Macho macht ja aus, dass er sehr viele Frauen, sie mögen es mir verzeihen, diesen Ausdruck, aber so ist es nun mal, verbraucht. Ne? Ja. Wie viel, du bist nun auch schon im stolzen Alter von 43 Jahren, ne, hatte ich gesagt, genau. Wie viel sind es denn bisher gewesen? Hat sie schon eben im Vorgespräch auch mit deinem Kollegen geredet. Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also über den Daumen kann jeder Mensch das sagen. Ich sag mal, es waren wohl mehr als 300 und weniger als 1000. Mehr? So, vielleicht 500. Ja, so vielleicht auch 600, ich weiß es nicht. Wie müssen Frauen für dich sein? Lange Haare. Mhm. Schwarze Haare am liebsten, lange Beine, geilen Arsch. Ja, natürlich, klar. Ja, schöne Brüste, nicht zu viel, das mag ich nicht, aber stramm müssen die sein und fest. Stramm und fest. In welchem Alter sollten sie sich ungefähr befinden? So, je älter ich werde, desto jünger habe ich eigentlich lieber, aber so, sag ich mal, vor 10 Jahren, da war ich 33, da hatte ich am liebsten Frauen gehabt, die zwischen 20 und 30 Jahren waren. Heute gehst du auch ein bisschen höher mit dem Alter? Runter mit dem Alter. Runter? Also, ja, je älter die Männer, desto jünger die Frauen. Also, es müssen ja 17-Jährige sein, oder was? Ich sag mal so, ab 18 wird es interessant. Aha. Oh, das wird aber heikel. Wenn du jetzt immer älter wirst, was zu vermuten ja ist, dann irgendwann so mit 63 stehst du auf die ganz jungen Dinger. Ja, so vielleicht mit 16, so 16-Jährigen Mai. Wie sollten sie denn so charakterlich sein, diese Frauen? Überhaupt die Frauen, auf die du stehst, wie sind die? Also nicht äußerlich, sondern... Charakter ist schwer zu sagen, devot vielleicht ein bisschen, so sage ich mal als Tischwort, aber so, so fällt mir da nicht so viel. Hast du schon mal eine längere Beziehung gehabt? Längere Beziehung? Ja. Ich habe ja eine Frau jetzt seit 15 Jahren, bin ich verheiratet. Ach, du hast eine Frau. Die hat mir auch den Laden aufgemacht. Gehst du der Frau fremd? Ja, fremdgehen so, also würdest wir du gehen so da ja ziemlich locker mit. Ach so, aber es gibt natürlich viele andere Affären. Ja, doch, Affäre, ja. Wie ist denn deine Frau drauf? Wie soll die denn drauf sein? Oder wie verhält die sich so im Alltag? Also so mit Frau Küche, Kind und Kirche? Da mag ich das nicht. Also Kinder haben wir keine. Mhm. Und im Haushalt macht die halt Buchführung so von dem... Bist du denn so ein Pascha zu Hause? Lässt du dich auch bedienen? Ja, ich würde so sagen, es gibt ja auch... Pascha eher als Macho, weil da ist ja ein Unterschied so. Mhm. Das hat mal so ein bekannter Mann hier in Köln mal gesagt. Aha. Der Pascha sagt zu seiner Frau, der Macho sagt zu seiner Frau, weib, putz mir die Schuhe. Und beim Pascha sind sie schon geputzt. Aha. Das ist der Unterschied. Also bist du dann die Steigerung? Die Steigerung also eher dann, ne? Pascha vielleicht als Macho. Also es ist nicht gerade so schön, bei dir Hausfrau zu sein, bei dir Frau zu sein. Ja, die Frau kann gut damit leben, so 15 Jahre, wie gesagt. 15 Jahre, aber die muss sich unterordnen schon, ne? Ja, also wir sind von vornherein so drauf gewesen. Ja. Das war kein Problem bei uns. Wie oft gehst du deiner Frau fremd? Boah, vielleicht so Affären, Fremdgehen will ich nicht sagen, aber so. Sagen wir es nicht. Sagen wir einfach. Zwei Affären täglich wären schon korrekt. Wie bitte zwei Affären täglich? Muss sein. Das glaube ich dir nicht. Muss sein. Ach, kriegst du doch gar nicht mit. Du kriegst doch nicht zwei fremde Frauen pro Tag. Ja, im Laden geht das schon so. Du bist immer noch jetzt in der Gastronomie, momentan auch. Ja, doch. Und wie kriegst du das denn überhaupt zeitlich auf eine Reihe, wenn du zwei Frauen am Tag vernaschst? Wie geht das? Das ist eine Stunde am Tag. Hinter der Theke, oder? Jeder Mensch, der 8 Stunden arbeitet, hat ja zweimal eine halbe Stunde Pause. Du brichst also zwei Frauen pro Tag das Herz? Das Herz brechen nicht, aber Sex. Verlieben die sich nicht ab und zu mal in dich? Glaube ich nicht. Meinst du nicht? Die sind doch das ja genauso wie ich. Die sind realistisch und denken, also in denen verliebe ich mich sowieso nie. Auf jeden da Fall. Da komme ich nicht weiter. So denke ich. Ich glaube, du bist ein klassischer Gesprächspartner für mich heute gewesen. Ja, klar. Also, ne? Ja. Fühlst du dich gut dabei? Doch, eigentlich ja. Was ist denn noch dein Traum? Du hast ja schon so viele Frauen erlebt und so viel gemacht. Weiter so wie bisher. Weiter wie bisher. Und wenn gar nichts mehr nutzt, dann muss Viagra dran. Oder? Ja, doch, denke ich. Schon ausprobiert? Nein, noch nicht. Nee. Würdest du denn gerne mal? Auf jeden Fall, wenn es auf den Markt kommt, so. Ich hoffe, das wird hier kommen. Werde ich das auf jeden Fall mal probieren. Aber offensichtlich bist du auch so potent genug, ne? Ja, noch. Ja, oder gibt es auch schon mal Schwierigkeiten? Dass die Schmerzen, wenn man mit der Zeit war, bekommt man seine Probleme. Ah ja, du liegst dann hinter der Theke und es funktioniert nicht so richtig. Hinter der Theke stehen die Frauen. Ah, hinter der Theke stehen die Frauen. Wo gehst du denn hin mit den Frauen, wenn du es zweimal machst? Wir gehen rauf ins Zimmer. Ich habe oben auch noch ein paar Zimmer zu vermieten. Ja. Ja, und da verschwinden wir dann auch. Das sind aber nicht immer Angestellte von dir, sondern auch fremde Frauen, die da reinkommen. Eigentlich auch Angestellte, so hauptsächlich. Ach so. Wie siehst du denn? Siehst du auch attraktiv aus? So selbstkritisch betrachtet oder eher nicht so? Ich finde, das war früher besser gewesen. War ich noch aktiver, so sportlicher. Hast du einen Bauch? Ein bisschen. Ja? Also da musst du aufpassen, ne? Sonst irgendwann die ganz jungen Mädchen drehen sich dann widerwillig weg von dir. Da habe ich auch manchmal Angst, so. Ja, aber sonst ist alles dran und du bist gut gebaut. Doch, auf jeden Fall. So die Zentimeter, so wollen wir jetzt weiter nicht erfahren. Ja. Lieber Moritz, ich danke dir für das Gespräch. Ich dir auch, Domian. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Für all die, die nur gerade eingeschaltet haben, kann ja sein, ne? So beim Wurmzappen durch die Fernsehprogramme oder Radioprogramme. Unser Thema heute Nacht heißt Macker und Machos und ich will mit Mackern reden, wie ich es gerade gemacht habe, ich will mit Frauen reden, die auf solche Männer stehen, ich will mit Frauen reden, die solche Männer zum Kotzen finden und ich will mit Schwulen reden, mit Tunten reden, die nichts anderes im Sinn haben, als heterosexuelle Macker vielleicht aufzureißen oder schwule Macker, gibt's ja nur auch. Meine Telefonnummer 0180-5678-111. Matthias ist 63 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo. Jürgen. Zum Thema. Zum Thema, ja. Was soll ich dazu sagen? Bist du auch so einer wie Moritz gerade? Ja, würde ich sagen. Warum? Ja, nicht wie Moritz, nee. Also, ich kenne mich in der Branche aus. Ich habe lange im Rotlichtmilieu verkehrt. Aha. Und also das, was der erzählt, kann ich nicht gutheißen. Und habe selber früher einen Mierbetrieb gehabt. Ja. Und wenn ich mit meinen Angestellten schlafe, kriege ich den größten Ärger. Mhm. Die kommen nämlich anderen Tags runter und wollen die Chefin machen denn da. Ah ja, okay. Naja, und also dann hauen sie sich nachher die Köpfe ein. Denn die Nacht vorher bin ich mit einer anderen im Bett gewesen. Das Theater haben wir alles schon hinter uns. Reden wir mal über dich. Du bist ein bisschen älter noch als Moritz, 63 Jahre alt. Ja. Kannst du sagen, wie viele Frauen du geschlafen hast in deinem Leben bislang? Also es gibt kein südamerikanisches Land, wo ich noch nicht mit einer Frau geschlafen habe. Du bist also ein Sextourist? Nein, kein Sextourist, ich bin ein Abenteurer. Ein Abenteurer. Sag mir mal bitte eine Zahl, damit ich vom Stuhl fliege hier. Ja, so zwischen 500 und 1000 mindestens. Zwischen 500 und 1000. Bist du auch verheiratet? Ja. Das auch? Ich zum zweiten Mal. Wie lange jetzt schon? Ich war einmal 22, aber das war eine wilde Ehe. Mhm. Mehr fremdgegangen wie mit der eigenen Frau. Und mit der jetzigen Frau, wie lange bist du? Mit der jetzigen Frau bin ich jetzt schon fast 17 Jahre verheiratet. Auch nicht stolz. Wir kennen uns schon 19. Und gehst du dieser Frau auch fremd? Mit Erlaubnis. Mit Erlaubnis. Mit Erlaubnis. Ist so, ich schlafe mit ihrer besten Freundin. Mit der besten Freundin. Erlaubst du denn deiner Frau, dass die Frau auch fremd geht? Bitte? Erlaubst du es deiner Frau denn auch, dass sie andere Männer... Ja, wenn sie es möchte, also, kann ich nicht nein sein. Ich kann nicht, was ich mir zu, also was ich mir nehme, das kann ich meiner Partnerin nicht abschlagen. Das ist natürlich ordentlich, so eine Einstellung. Nee, hab ich. Also Matthias. Ich bin auch kein Typ, der da jetzt den großen Macho macht und unterdrückt und so weiter und so fort. Also ihr seht das... Ich lasse mich gerne verwöhnen. Ja, ihr seht das auch ganz locker in eurer Beziehung. Ja, das auf jeden Fall. Gibt also keine Spannungen da. Und nee, du gehst auch gerne... Nee, die beiden verstehen sich, die beste Freundin meiner Frau, die verstehen sich so. Bestens. Macht ihr es denn auch schon mal zu dritt? Auch, ja. Frage ich auch so dumme Sache. Wenn ja eine Mühle ist, tritt die andere dann einmal so. Wie muss denn so eigentlich die Frau beschaffen sein, ich meine jetzt nicht äußerlich, sondern so vom Charakter, auf die du so richtig stehst? Es muss eine Schmusekatze sein. Eine Schmusekatze. Vor allen Dingen eine Frau, die mich anmacht. Ja. Also, wo stehe ich drauf? Und du lässt dich wahrscheinlich auch sehr gerne bedienen von den Frauen? Schon. Gerne verwöhnen und bedienen. Was hältst du denn von so Emanzen? Nee, hatte ich nicht viel. Hast du nicht viel von? Nee, obwohl meine Angetraute auch sehr emanzipiert ist. Ja. Aber trotzdem... da immer noch ihr, sie weiß, wo es lang geht, also was er mit mir machen kann. Das heißt, sie weiß die Grenzen. Ja, sie weiß es, genau. Ihr lebt zusammen in einem Haushalt? Nein, also ich lebe mit meiner Angetrauten im Haushalt und ihre Freundin kommt jedes Wochenende zu Besuch. Sie wohnt... Also ihr habt da zusammen eine Wohnung. Hilfst du denn auch schon mal im Haushalt? Oh ja. Das schon? Oh ja. Oder müssen auch schon die Pantoffeln parat stehen, wenn du abends kommst? Nee, auf keinen Fall. So nicht. Das hab ich gar nicht gern. Erzähle uns doch ein bisschen von deinen südamerikanischen Abenteuern. Was passiert da so? Ja, was passiert da so? Also ich möchte sagen, die südamerikanischen Frauen sind also den Europäischen gegenüber weitaus temperamentvoller. Mhm. Obwohl ich nicht sagen will, eine deutsche Islam, aber es gibt solche und solche. Aber deine Frau ist eine Deutsche, ne? Ja. Das ist eine Deutsche. Mhm. Ist. Ich war nur durch die Länder, ich bin in Urlaub, ich bin da auf Trampen gewesen und so. Und was meinst du denn mit was natürlich meinst du mit jedes Land hat seine Reize und auch die Frauen haben ihre Reize und da Frauen mich von jeher schon gereizt haben. Ja. Was meinst du denn mit temperamentvoller sind die südamerikanischen Frauen? In welcher Beziehung? Ja, sie sind schneller erregbar und also du meinst das im sexuellen Bereich? Im sexuellen Bereich, ja. Ist es denn einfach immer für dich gewesen, da mit Frauen anzubandeln? Ja, ich habe noch nie Probleme gehabt. Wenn du auf so eine Reise gehst von 4-5 Wochen, wie viele Frauen lernst du da kennen und wie viele Frauen schaffst du? Ich lerne eine Menge Frauen kennen, aber bei mir muss es nicht immer im Bett enden. Also ein gutes Gespräch ist auch schon was. Ein gutes Gespräch, einen schönen Abend mit Tanzen, sei es in der Disco, ich gehe heute noch gerne rein. Ja. Und wirklich, dass man sich unterhalten hat, gelacht hat, getanzt hat. Und dann sage ich dann oft genug, das weiß meine Frau auch, so, es war ein schöner Abend, Kinders, ihr geht in der Eierbettchen und ich gehe in meins. Matthias, Moment mal ganz ernst. Du kennst ja nun auch die Zeiten noch vor AIDS. Ja. Wie hat sich denn dein sexuelles Verhalten verändert? Oh Gott, das war ganz schlimm. Inwiefern? Das war ganz schlimm. Ich habe auf Gran Canaria gewütet und auf, Ibiza, ja. Ja. Im Sommer war es auf Ibiza, im Winter auf Gran Canaria. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, früher von der Zuhälter GmbH von Hamburg. Nee, habe ich nicht gehört. Ja, das ist sind schon 20 Jahre her. Sag mal, wie dein sexuelles Verhalten sich verändert hat, nachdem AIDS ein Thema wurde. Ich bin da ein bisschen pingelig drin. Seitdem hat es sich verändert. Ich sage, ich bin gerne mit Frauen zusammen. Ich gehe jeden Abend mit Frauen aus. Mhm. Kondome mag ich nicht. Mhm. Geht auch bei mir. Aber wie schützt du dich denn dann? Bei meiner Frau brauche ich mich nicht zu schützen und bei ihrer Freundin auch nicht. Und sonst läuft bei mir nichts da. Ach so, das heißt also, wenn du seit AIDS aktuell ist, habe ich das Liebesleben also wild durcheinander durch die Welt. Aha. Also diese Südamerika-Trips waren dann noch vor AIDS. Ja. Ich bin zum Beispiel nach Karneval in Rio geflogen, habe mich da 3 Tage ausgezogen, habe mir noch eine Ur-Brasilianerin mitgebracht. Aha. Hier nach Deutschland, wo ich auch Karneval war. Ja, die in ihrem Kostüm, die ganzen Leute, die haben geguckt, die haben nur den Mund und Nase aufgerissen. Bei uns in der Stadthalle rein und dann also, war bitte nur und so, es war fantastisch. Du bist ein wirklicher Frauenverehrer. Ja. Und ja. Hast dennoch Achtung und Respekt vor den Frauen. Fall. Auf jeden Fall, so habe ich das auch verstanden. Auf jeden Fall haben bei mir ihre persönliche Freiheit, die ich nie beschneide, und irgendwelche Schläge oder sowas gibt es nicht. Ich bin auch schon mal knatschig, schimpf auch schon mal. Ja. Matthias! Kommt vor, dass man hat gute Tage, schlechte Tage. Ich wünsche dir weiterhin ein gutes und erfülltes Leben. Ja, Moment, Jürgen, was ich dir noch sagen wollte. Ja. Folgendes, ich habe dich gesehen beim Schmidt, mit wo ihm die Brennnessel gebracht hat. Ja. Der dir den Tipp gegeben hat, der hat dich da sehr falsch beraten. Wirklich? Ja. Ja, also mein Ding war es ja auch nicht. Ich habe es ja ausprobiert. Ich fand es nicht so. Ja, Jürgen, probier es nochmal aus und nimm Junge. Junge? Ganz Junge. Ganz junge Brennnessel. Ganz junge Brennnessel. Und die ganz jungen Brennnessel reibe ich auf den Penis. Auf den Penis, auf die Eiche. Auf die Schamlippen der Frau. Die kannst du so richtig, so junge Brennnessel, die ganze Spitze kannst du durchziehen. Die Frau, die frisst dich auf. Also ich werde dich immer schlecht beraten. Keine Alten. Ich werde im morgen. Im Frühjahr jetzt, wenn die ganz jung und Matthias, da, die nesseln nur, die stechen nicht, die brennen nicht. Ich werde mir morgen junge Brennnesseln suchen. Und werde es noch einmal ausprobieren, nachdem du mir das jetzt geraten hast. Ja, ich kann mir kurz erklären, wie. Ich glaub's dir. Ich versuche es und werde es dann in der Sendung nochmal erzählen, wie es war. Ich danke für deinen Anruf. Alles Gute. Ja, gut. Tschüss. Alles Gute, Jo. Matthias, ciao. Ja. Ihr Lieben, nochmal meine Telefonnummer, wenn ihr mich sprechen wollt zu diesem Thema Machos und Macker. 0180-5678-111. Und wenn ihr mir faxen wollt, die Nummer ist ähnlich, 0180-5678-110. Bitte nicht vergessen, auf das Fax eure Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können und hier in die Sendung einstellen können. Es geht weiter mit einem ganz jungen Mann. Und der heißt Sven und ist 19 Jahre alt. Ja, hallo. Ich kann dir leider keine Tipps mit irgendwelchen Brennnesseln oder so geben. Ich habe ein kleines Problem. Und zwar, ich habe jetzt Abitur gemacht mit einem Freund von mir, dem Matthias. Und in unserer Abi-Zeitung sind wir beiden halt vollkommen unverständlich für uns eigentlich zu den Machos der Stufe gewählt worden. Und völlig unverständlich. Völlig unverständlich, weil eigentlich haben wir das immer nur so zum Spaß gemacht und so benommen. Und halt wie, ihr habt zum Spaß die Mädels angebaggert? Nee, das haben wir eigentlich gar nicht gemacht. Wir haben halt höchstens mal so ein paar Sprüche gerissen, aber sag auch. Sag mal, einen Spruch zum, als Beispiel, damit ich ein bisschen Butter bei die Fische kriege. Ja, halt, wenn irgendjemand gesagt hat, ja, was macht ihr denn heute Abend? Da haben wir uns dann gegenseitig halt so hochgeputscht, ja, ey, wir sind eh die Geilsten, die kommen alle zu uns und dies und das. Also eigentlich nur so spaßhalber und wir haben uns halt auch ein bisschen da reingesteigert und also immer heftigere Sprüche gerissen und irgendwie in den letzten Monaten haben wir dann auch angefangen, das so ein bisschen zu leben. Was heißt so, das? Ja, dass wir halt jede Party mitgenommen haben, noch mehr als sonst. Habt ihr denn dann auch jede oder fast jede Frau mitgenommen? Nein, haben wir eigentlich gar nicht gemacht. Also das war alles nur verbal, die ganze Geschichte. Das war wirklich eigentlich es nur verbal. Es war Show. Eigentlich nur Show, genau so war es. Und, aber jetzt ist der Ruf ruiniert. Der Ruf ist, ja, so gesehen ruiniert, dass halt ein paar Leute uns nicht so richtig verstehen. Also die Mädchen, die uns wirklich für Machos halten, die verstehen uns gar nicht so. Wir machen das eher so auf die Dieter-Bohlen-Tour. Wir machen uns da dann selber lustig drüber, wenn sich andere halt aufregen über unser Auftreten. Und aber macht ihr euch denn da auch nicht einige Chancen kaputt? Vielleicht ja, bei dem einen? Ja gut, da machen wir uns vielleicht jetzt nicht ganz so viel Gedanken drüber. Die letzten Monate vom Abi waren eh ziemlich easy und ziemlich locker. Und seid ihr denn, ihr seid solo beide? Ja, nee, das ist ja das Problem. Also mein Freund, der Matthias, ist jetzt wieder solo und ich hatte eigentlich seit 2 Monaten jetzt eine neue Beziehung und ja, das Problem war halt, dass wir unsere Verbalattacken dann auch irgendwann so ein bisschen angefangen haben zu leben und deswegen ist mir am Samstag jetzt ein bisschen was Blödes passiert. Ich war auf einer Party auch mit meiner Freundin und ja, irgendwie haben wir dann halt auch langsam angefangen so zu denken und ich war dann halt so blöd und hab da mit einer anderen was angefangen. Auf der Party. Während deine Frau dabei war? Die war sogar ziemlich nah dabei und es kam halt dann so, wie es kommen musste. Sie hat mich dann auch irgendwann auch gesehen und stand dann daneben und der Alkohol war halt auch ein bisschen dabei. Wie ist es eskaliert? Es ist so gesehen nicht eskaliert. Es war auch nichts Großes. Es war. Seid ihr noch zusammen? Ja, wir sind noch zusammen. Also glücklicherweise eigentlich, weil ich weiß nicht, ob ich das so leicht weggesteckt hätte. Und es war wirklich nur was ganz kurz. Also das Ganze ist jetzt eigentlich so ein Spaß gewesen. Das Ganze war Wollt ihr denn die Schiene weiterfahren? Nein, die wollen wir eigentlich nicht weiterfahren. Ihr wollt jetzt die braven Ehemänner werden? Ja, also ich zumindest. Ich weiß nicht, wie das bei Matthias ist. Der freut sich ziemlich auf Lorette, weil da fährt man ja hin, wenn man ein Abi gemacht hat. Und wohin? Auf Lorette? Nach Lorette, ja. Wo ist das denn? Lorette Mar. In Spanien. Ach so. Bestimmt was sagen. Ja. Da kann man natürlich wirklich alles raushängen lassen. Ja, ne? Und da habe ich jetzt eigentlich nicht so große Lust drauf, weil das am Samstag hat mir schon ein bisschen zu denken gegeben. Und ich hatte halt danach auch ziemlich Angst, dass durch so eine... Deine Beziehung gefährdet ist. Ja, durch so eine blöde, unüberlegte Handlung halt, was wirklich nur ein paar Minuten war, dass da halt alles... Aber du fährst nicht mit ihm, das ist nicht so geplant. Doch, ich fahre eigentlich mit, aber ich möchte jetzt nicht mehr so gerne und... Dann fahr doch mit und leg dich in Lorette, in die Sonne. Ja, und das hab ich auch vor. Ein gutes Buch. Das würde ich sehr gerne machen, nur das Problem ist jetzt halt, dass meine Freundin mir auch nicht mehr ganz so doll vertraut und da jetzt ein dicker Knack ist. Ja, wie kommst du aus der Nummer raus? Das weiß ich nicht. Da frage ich dich jetzt einfach mal. Du hast doch immer die super Tipps. Hast du denn das schon alles gebucht und bezahlt? Das ist alles schon gebucht und bezahlt. Wie teuer? Ich glaube so 700-800 Mark. Das ist jetzt ein sehr schwieriges Problem. Kann die Freundin nicht mitkommen? Sie könnte bestimmt gerne, nur wir sind halt mit 8 Jungs da und ich weiß nicht, ob sie sich da so ganz... wohlfühlen würde. Also, wenn da schon so viel Misstrauen gesät ist, was man gut verstehen kann nach deinem Auftritt da am Samstag, gibt es nur die beiden Möglichkeiten. Entweder du sagst ab oder du nimmst sie mit. Die beiden Möglichkeiten gibt es das werde ich ihr dann wohl mal vorschlagen. Ihr könnt euch ja auch ein bisschen separieren. Ist natürlich nicht die Sauf- und Sautour, ne? Da stehe ich eigentlich sowieso nicht so drauf. Ja, dann nimm sie doch einfach mit und separiert euch dann ein bisschen. Und wenn es nett ist, dann auch mit ein paar anderen Freunden zusammen. Das ist doch die Lösung. Das wäre doch fast eine Möglichkeit. Ja, natürlich. Einfach mal drüber nachdenken. Also Sven, auf jeden Fall. Also, die Zeiten des Macho-Tums sind bei dir vorbei. Nein, die haben gar nicht richtig angefangen. Wer ist denn eigentlich du hast gerade einen Namen genannt. Was meinst du, wer ist der Super-Macho in Deutschland? Der Super-Macho in Deutschland ist... Dieter Bohlen? Ich glaube schon ein bisschen, ja. Auf jeden Fall. Ja, ich meine, er reißt zwar auch noch Sprüche, aber ich glaube, er ist er dir denn, genauso. Ist er dir sympathisch? Ich finde ihn ziemlich lustig, weil er weiß halt genau, dass er mit seiner Art provoziert und ich glaube, es macht ihm auch ein bisschen Spaß, dass er... Irgendwo ist er auch ehrlich, ne? Das auf jeden Fall. Und das finde ich halt ziemlich lustig und ziemlich gut an ihm, dass er nicht so ein kleiner Arschkriecher ist, der halt den Leuten nach dem Mund redet. Also er ist dir lieber als Thomas Anders. Er ist mir auf jeden Fall lieber als Thomas Anders. Das und er singt auch besser. Ja, das kann er wirklich. Sven, danke für deinen Anruf. Ja, klar. Alles Gute. Tschüss. Jürgen, mein Namensvetter, 27 Jahre alt. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Ja. Ich hoffe, Jürgen, dir geht's gut. Ja, Macho. Bist du einer? Ja, ich glaube, das passt heute Abend also auf mich. Wie gesagt, ich habe 4 Frauen aus 4 verschiedenen Städten. Wie bitte? Du hast 4 Frauen gleichzeitig im Moment? Du hast 4 Beziehungen, 4 Affären. Ja, aus eng anliegenden Städten. Und die alle... Aber keine von einer weiß von der anderen, ja. Das wollte ich gerade fragen. Wie lange läuft das schon? Ja, ein gutes Jahr. Du bist ein Akrobat. Ja, aber ich kann mich mit einer Frau wirklich nicht zufrieden geben. Ich brauche die Abwechslung. Und du bist vielleicht kannst du mich ja heute Abend heilen. Möchtest du geheilt werden? Ja, so gesehen läuft es gut. Aber ich sag mal, ich zähle mich auch mit einer zufrieden geben. Also, wie kann ich's nicht? 27 Jahre alt, 4 Frauen seit einem Jahr. Erste Frage, warst du früher auch schon so? Oder wirst du im Alter immer jäcker? Ja, ich sagte, ich hatte nur immer kurze Affären. Und ich sag mal, was richtiges Langes hatte ich gar nicht. Und wenn man 4 Frauen gleichzeitig hat, ist das ja da musst du ja ein Organisationsgenie sein, dass die das wirklich nicht merken. Ja, sag mal, ich sehe eine Frau nicht tagtäglich. Das aber die Wochenenden. Die Woche, zweimal die Woche. Gut, aber die Wochenenden stehen an. Da wollen alle 4 Frauen wollen doch dann irgendwas... Das kann man aber gut regeln, das läuft gut. Wie machst du das denn? Wenn die eine A sagt, ich möchte, und die B sagt auch und C auch, was dann? Ja, wenn ich Lust auf die eine habe, zum Beispiel B, dann lasse ich alles andere fallen und treffe mich nur mit B. Aber du musst denn ja ständig 1000 Lügen parat haben, ne? Ja, nicht unbedingt. Doch, du musst ja dann der anderen sagen, ich kann nicht, weil so und so. Ja, so zum Beispiel, ja, aber ja. Was sagst du denn dann? Lüge, ich sag, ja, heute habe ich keine Zeit, ich treffe mich mit einem Kumpel oder so. Ja, und das... Haben alle Frauen deine Telefonnummer? Nee, nicht alle. Zwei nur. Verlangen die anderen 2 nicht deine Telefonnummer? Nee, ich habe gesagt, nee, wollte ich nicht. Das ist eine geheime Nummer, so gesehen, die wollte ich nicht direkt rausrücken, ja. Aber damit geben die sich seit einem Jahr zufrieden? Ja, sind die denn in dich gut. Sind die in dich verliebt? Ja, ich schätze doch. Sonst geht es ja nicht aushalten mit mir. Ja, aber wie seltsam, wenn man mit jemandem verliebt ist und man meint, eine Beziehung zu haben, dann will man zumindest eine Telefonnummer haben. Ja, ja, ich gebe sie ihnen aber nicht. Ich habe ja von den Frauen die Nummer und ich rufe die dann... Also halt die nehmen das alles so hin. Ja, das nehmen die so hin. Die ordnen sich völlig deinen Bedürfnissen unter. Ne? Du bist wie ein Hahn, ne? Ja, aber was soll ich machen? Ich kann mich nicht für eine entscheiden. Warum brauchst du denn so viele Frauen? Ja, weiß warum? Ich nicht. Ich sag mal, ja, ich weiß nicht. Was gibt dir denn Frau A, was B oder C nicht hat, zum Beispiel? Ja, teilweise sind die ja vom Körperbau verschieden. Ja, eine hat zum Beispiel kleine Brüste, die eine hat zum Beispiel Riesenteile. Ja. Das ist die Abwechslung irgendwie. Also sie sind äußerlich, sind sie ganz unterschiedlich, ja, die Frauen? Das auch, ja. Und sind sie vom Typ her auch unterschiedlich? Ja, vom Typ. Ja, nee, vom Typ. Ja, was heißt vom Typ? Was sind das so klassische Charaktereigenschaften? Ja, sind alle vier sehr groß. Wie gesagt, ich bin auch 1,90, sind alle sehr groß. Ja, und haben ein nettes Äußeres. Ich meine jetzt die Charaktereigenschaften. Sind es eher ruhigere Frauen? Sind es ja, Powerfrauen? Nee, Powerfrauen, ja, ich sag mal, ja, unternehmungslustige Leute. Ich habe viele in Diskotheken kennengelernt, ja. Hast du die denn gleichzeitig, so ungefähr gleichzeitig kennengelernt? Nee, das hat sich mit ja, einem Monat später, ein paar Wochen später so ergeben, ja. Hast du nicht manchmal ein sehr schlechtes Gewissen? Weil du belügst und betrügst ja nur jede einzelne Frau, nach Strich und Faden. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich nicht. Du Schwein, nee. Du ja, Schwein. Ja, was soll ich machen? Du Schwein. Ja. Mein Gott, wenn die Frauen das erfahren, für die bricht eine Welt zusammen. Ja, ich sag mal, wenn sich, ja... passieren, aber ich dachte, wenn eine von der anderen weisen, bleiben immer noch zwei übrig, ja. Aber es könnte ja irgendwie, könnte ja durch einen blöden Zufall, ich weiß jetzt nicht was, aber irgendwie könnte es ja plötzlich mal wusch alles auf. Ja. Fliegen. Aber das Risiko gehst du ein. Eigentlich, ja. Und du bist auch willens, diese ganze Sache weiter durchzuziehen. Ja, so gesehen will ich es nicht unbedingt, aber ich kann mich nicht für eine festlegen. Das ist mein Problem. Könnte denn vielleicht noch eine fünfte dazu kommen? Nee, nicht unbedingt. Das nicht. Also du bist jetzt scharf drauf, sag ich mal. Und du kriegst das auch so sexuell gebacken, ja, dass du mit allen immer kannst. Ja, das läuft. Das sehr läuft gut. Ja. Wie machst du das denn so im Urlaub? Will nicht die eine oder andere mit dir mal im Urlaub fahren? Nee, habe ich bis jetzt noch nicht ergeben. Aha. Und die wohnen, wie ist der Radius, wie viele Kilometer vom so radiusmäßig? Ja, eng anliegende Städte. Eng anliegende ja, Städte will ich jetzt nicht unbedingt nein, sagen. Um Gottes Willen. Wir wollen hoffen, dass sie dich nicht an der Stimme erkannt haben. Ja, kann sein. Das ist natürlich heikel jetzt. Dann. Mann. Ja, Jürgen, also da weiß ich natürlich auch nicht, wie wir dich zu einem soliden jungen Mann stutzen können. Ja, ich sag mal, das Leben ist zu kurz, sag ich mal, um mich mit einer zufrieden zu geben. Ist es denn so, dass du alle Frauen... Bist du in alle Frauen so richtig verknallt? Nee, ne? Ja, doch, teilweise doch. Könntest du dir denn vorstellen, dass eine ganz andere Frau kommt, die wo es so reinhaut, dass du wirklich nicht mehr interessiert bist an anderen? Ja, dann könnte passieren. Könnte ich mich nicht von frei schaffen. Wäre das denn dein Traum, doch nur eine Beziehung zu haben? Ja, das ist vielleicht auch das Problem, dass ich vielleicht noch nicht die richtige Traumfrau gefunden habe, sag ich mal. Ja, das kann gut sein. Wie müsste denn die Frau beschaffen sein? Ich meine jetzt nicht äußerlich, ich meine nur von der Art her. Ja, ich gucke zuerst auf das Äußere. Das ist vielleicht mein Problem, ja. Ja, wir gucken ja alle aufs Äußere. Ja. Erstmal. Ne, der gute Charakter, den erkennen wir dann ein bisschen später, ja, aber erstmal läuft da ja nur viel über äußere Reize. Also, es wäre schon eine Wunschvorstellung von dir. Ja, sicher. Sie müsste gut aussehen, gute Form haben, ja. Was machst du denn, wenn jetzt eine Frau von den Vieren ein Kind von dir haben will? Ja, ich meine, mit Kindern, also ich bin noch Zeit, ich weiß nicht, ne? Da lasse ich mir doch noch Zeit. Ich möchte nicht in deine Haut stecken. Ja, warum? Nee, weil ich hätte ein super schlechtes Gewissen und hätte einen Oberstress, das alles so zu managen. Ja, aber Jürgen, das Leben ist so kurz. Ja. Weißt du, was in einer Woche ist? Nein, ich habe ja nichts dagegen, wenn man Single ist und ja, wirklich viele Affären irgendwie so hat, aber das ist ja schon ein anderes Kaliber. Du spielst den Frauen ja eine Beziehung vor. Ne? Ja, schon. Das finde ich daran. Das könnte ich nicht und ist sicher auch nicht so die feine, ganz feine britische Art, die du da praktizierst. Ja, was soll ich machen, Jürgen? Ja, Jürgen. Ich weiß auch nicht, Jürgen, was du machen kannst. Ja. Du musst dich von drei Frauen verabschieden. Du bist doch ein netter Kerl und die... Lass es doch mit einer Frau auch schön haben und dir schön machen können. Aber ich will dich jetzt gar nicht bekehren. Das Thema heute Abend ist einfach nur Macker und Machos und ich will ja keine schlauen Ratschläge geben. Ja, ich sag mal, ist vielleicht mein Erscheinungsbild, aber sag ich mal, ich sehe nicht schlecht aus. Ja. Ne? Ich model nebenbei. Ja. Wie schade, dass ich dich nicht sehen kann jetzt. Ja. Ja, Jürgen. Aber auch ein klassischer Macho, ne? Ein Macker. Ja, und bekehren kannst du mich nicht. Nein, ich kann dich jetzt nicht bekehren. Nein. Mach du mal dein eigenes Leben da weiter. Also meine Meinung habe ich dir jetzt gesagt. Ja, ich wollte dir noch einen Tipp geben wegen den Brennnesseln. Ja, bitte. Lass das alles sein und lass dich beschneiden, falls nein, du schon willst. Nein, ich bin nicht beschnitten. Ich will nie beschnitten sein. Ja, das ist aber besser. Ach, ich stehe da überhaupt nicht drauf. Dein Sexleben wird intensiver. Ich schwöre dir das. Ich spreche aus Erfahrung. Also du bist beschnitten. Ja. Jürgen, ich hatte schon mit einigen Männern zu tun, die beschnitten waren. Mir macht das keinen Spaß, mit dem beschnittenen Ding da rumzumachen. Ja. Und ich möchte es bei mir auch nicht haben. Ja, aber wie willst du es wissen, wenn du es noch nicht ausprobiert hast? Ja, stimmt natürlich. Bei mir selbst weiß ich es nicht. Aber ich liebe diese paar Zentimeter an mir. Ja, ein Tipp von dir. Hast du dich nachträglich beschneiden ja, lassen? Ja, richtig. Ist das wahr? Ja, ja. In welchem Alter? Ja, 15, 14. Als du 15, 14 warst? Ja, ja. Und warum hast du es da gemacht? Ja, ich sag mir ja aus, das soll halt so sein. Wie soll so sein? Ja, aus medizinischen Gründen. Aus medizinischen Gründen. Also eine Vorhaut verengen. Mhm. Eine Phimose hattest du. Richtig. Und lebst gut damit jetzt. Ja, wunderbar. Ja, ich weiß, dass die Frauen das auch lieben. Ich würde sagen, ist besser wie davor. Ne? Wir das haben, kann jetzt nur als Tipp wir haben nächste Woche, ich glaube nächste Woche Dienstag, das Thema des Mannes bestes Stück. Mhm. Ich glaube, dass wir da sehr viel auch noch über das Thema Beschneidung sprechen. Ja, ruf mich nochmal zurück. Vielleicht können wir nochmal noch was vorhin. Jürgen! Machst du das, Jürgen? Was? Ja, ruf mich zurück, erzähle ich dir noch was Gucken davon. Wir mal. Tschüss, Jürgen. Ich wünsche dir was, ja? Jürgen. Ciao, ja. So, Freunde, 1.31 Uhr und 7 Sekunden. Jetzt machen wir Pause. Freunde, wir machen weiter. Hier ist 1 Live Domian vom WDR aus Köln, von Radio 1 Live und dem WDR Fernsehen. Und unser Thema heute Abend heißt Macker und Machos. Und wir hatten schon, wir hatten ja 1, 2, 3, 4 Machos und Macker, wie sie im Buche stehen. Ich würde gerne noch mit anderen reden, aber ich würde gerne auch gleich mit Frauen reden. Und ich glaube, ich habe auch gleich eine Frau, endlich mal mit einer Frau. Mit Frauen, die, es gibt ja Frauen, die leiden unter solchen Männern, weil das ist ja nun auch immer zum Lachen und das ist sehr frauenverachtend und sehr verletzend. Es gibt aber auch Frauen, die auf solche Männer stehen und die nichts lieber haben, generell in ihrem Leben oder auch im Bett, als einen solchen Macho und Macker. Und ich frage immer noch nach den Schwulen, nach den Tunten, die auch total auf Machos und Macker stehen, sei es auf Heteromacker oder sei es auf schwule Macker. Erzählt mir ein wenig, ruft mich an, 0180 5678 111, das ist die Telefonnummer, und die Faxnummer 0180 5678 110. Jetzt kommt die Frau, die erste Frau heute Nacht, Steffi. Ja, schönen guten Abend. 23 Jahre alt. Ja, immer noch. Was ging in dir vor? Du hast wahrscheinlich gerade alles mitgehört, oder? Ja. Bist doch. Du explodiert am Telefon? Ja, geht nicht. Mein Mann schläft, sonst wäre ich bestimmt explodiert. Meine Technikerin, die Angela Traut, hat mir gerade über den Kopfhörer gesagt, sie wird ganz schnell hier noch ein Plakat malen und im Hintergrund eine Frauendemo veranstalten. Ja, ja, ja, ich bin dabei. Also, erzähle. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe 2 Jahre lang jetzt Telefonsex gemacht. Ja. Und es ist nun mal so, die meisten, die anriefen, da kam erstmal der Macho raus. Ja, mhm. Wie siehst du denn aus? Wie groß bist du? Wie schlank? Was hast du für eine Oberweite? Mhm. Und umso mehr sich das Gespräch fortsetzte, umso mehr merktest du, was das für ein Schluffi eigentlich ist. Kurze also, Zwischenfrage, hast du denen immer die Wahrheit gesagt? Hm? Nee. Nee. Du warst dann so Dolly Buster-mäßig. Ja, oder das besser. Viel, viel besser. Viel besser. Dann kam raus, dass er Schluffis sind, sagst du. Ja, meistens so. Also sie sind dann doch devot gewesen und wollten halt niederträchtig behandelt werden. Mhm. Und ich meine nicht bei allen, aber eigentlich zu 80% sind das die Männer gewesen. Erst dieses Großkotzige und meine Frau, die muss putzen und so. Und dann totale Weicheier und das war eigentlich in den ganzen 2 Jahren so. Also wirklich so, der große Durchschnitt der Männer waren dann Waschlappen. Ja, doch. Ja. Hat sich dein Männerbild dadurch sehr verändert? Ja, ja? Aber zum Negativen. Ja, das habe ich mir fast beinahe schon gedacht. Also ich meine, das soll nicht heißen, dass ich jetzt negativ auf die ganze Männerwelt zugehe. Hast du denn auch wirklich mal mit Frauen, mit Männern zu tun gehabt, die in der Tat Macker waren bis zum bitteren Ende. Ja, doch. Ja, wie haben die sich dann verhalten, dir gegenüber am Telefon? Ich muss dazu sagen, ich hatte meinen Ex-Freund, also beziehungsweise meinen Ex-Freund, und dem war ich nach einer Zeit richtig hörig. Mhm. Und dieses Macho-Mädchen, das hat mich doch irgendwie fasziniert, weil da war immer ein Punkt, woran man sich halten konnte. Beschreib mal, was hat das Macho-mäßige bei ihm ausgemacht? Was hat seine ganze Persönlichkeit? Es war einfach, er stellte was dar. Mhm. Also er sagte, es ist hell und draußen war es hell. Und wenn er sagte, ich muss kochen, dann habe ich gekocht. Mhm. Und irgendwie diese Richtlinie, die hat mich doch dann ganz fasziniert. Nur irgendwann läuft das dann über. Wenn er dann so gesagt hat, Steffi, koch mir einen Schweinebraten. Ja, dann hätte ich einen Schweinebraten gemacht. Mit einem Gefühl der Genugtuung, dass du das gerne machst, auch für ihn? Nee, überhaupt nicht. Nee, das nicht? Überhaupt nicht. Also du hast es mit Wut gut gemacht, aber trotzdem hast du es für ihn gemacht. Ja, ich hab's gemacht, aber ich glaube, das ist eher aus dieser Hörigkeit entstanden. Das hatte dann, er war ein Macho, er war eigentlich ein Macho, wie es im Buche steht. Wie hat der dich im Bett behandelt? War der gut im Bett? Er war wunderbar, prima. Ja, gut, hat er nur an sich gedacht oder auch an dich? Am Anfang auch an mich und nachher nur noch an sich. Mhm. Und das war schon... Warum warst du dem dann hörig? Du hast doch gar nicht viel von dem gehabt dann. Ja, ich glaube, das ist wieder ein anderes Thema. Warum ist man jemanden hörig? Wenn man jemanden liebt und dann über Grenzen liebt, dann kann man hörig werden, ganz bestimmt. Mhm. Aber er war halt so, warum, vielleicht deswegen auch, warum ich so auf Machos so reagiere, wenn ich jemanden höre, wie eben Felix, der sagt, Felix, Moritz? Moritz. Er ist 15 Jahre verheiratet und hat täglich zwei Frauen. Dann frage ich mich, wofür er verheiratet ist. Mhm. Ja, er hat ja eine offene Ehe, wie er sagt. Ja, ich bin mir nur nicht sicher, ob das stimmt. Also ich meine, es war ja auch so, wie ich gearbeitet habe als Sextelefonistin, da riefen auch manchmal die Frauen an, weil irgendwelche Mahnungen ins Haus kamen. Und die waren dann total aus den Socken gehauen und wollten halt wissen, ja, warum der denn da anruft, konnte ich ihr in dem Sinn ja auch nicht sagen, warum ihre Ehe nicht funktioniert. Nee, natürlich nicht. Und die erzählten dann halt, dass er doch alles zu Hause hat. Und ich denke mal, bei den Machos ist es einfach so, die wollen immer weiter hinaus. Da musstest du, das ist ja auch schrill, da musstest du Seelentrösterin bei den Ehefrauen spielen. Doch, nicht nur einmal. Und die haben dafür dann auch noch bezahlt. Das kostet doch was dann bei dir anzogen. Nee, die Männer haben bezahlt, also die Frauen haben das gekostet und sonst was. Achso, die haben sie sonst bekommen. Steffi, was glaubst du, warum Männer, viele Männer oder auch nicht so ganz viele, so drauf sind? Warum? Vielleicht diese Bestätigung für sich selber, ich bin der Beste, ich bin der Tollste. Ich meine, ich will nicht abstreiten. Das ist das Rest, der Rest vom Tierreich im Mangel. Ja. Am besten immer die Behauptung, auf 10 Männer kommt der Beste und das ist der Macho. Mhm. Bist du im Moment in einer Beziehung? Ja. Und was ist das für ein Mann, für ein Typ? Ja, ich meine, manchmal, wenn ich ihn so angucke, denke ich, ich bin der Macho. Aber... Der ist ganz anders drauf. Ganz anders drauf. Fair, also ich finde, zu einer Beziehung gehört sowieso Fairness und ich finde, Macho ist nicht fair. Mhm. Oder vielleicht im Inneren ja, aber er ist nicht fair. Du bist eine erfahrene Frau. Ne? Höre ich jetzt schon, was du alles schon hinter dir hast. Und obwohl du erst 23 bist, aber du hast eine ganze Menge schon gemacht. Mein letzter Gesprächspartner, der Jürgen, der 4 Frauen nebenher laufen hat. Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Ja, oder er sucht eine Bestätigung. Oder also... Kommentiere das mal. Was hältst du von ihm? Ganz ehrlich? Ja, na klar, wir reden hier völlig ehrlich. Das Allerletzte. Zumal ich mal ganz so sagen muss, wenn ich... Geh mal von mir aus. Hm? Ich möchte halt Sex mit 4 Männern haben. Hm? Dann suche ich mir den irgendwo, aber dann gehe ich keine Beziehung ein. Das ist ein neuer Punkt, wo ich ihn auch verurteile. Wenn er viele Affären hätte, ist okay. Aber er täuscht eben eine Partnerschaft vor. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne jemanden, der hat eine feste Freundin und hat eine Freundin nebenbei. Und das ist schon das Allerletzte, obwohl es nur eine ist. Da sind es ja noch 3 daneben. Wenn du eine von diesen 4 Frauen wärst und das käme raus, was würdest du mit Jürgen machen? Ich glaube, der könnte gar kein Macho mehr sein, weil ohne männliches Teil kann man kein Macho mehr sein. Also Steffi ist auch radikal. Ja, nee, das muss das schon sein. Und vor allen Dingen, ich finde, das ist Verarschung der Welt gegenüber. Den Frauen. Warum bist du aus dem Telefonsex-Gewerbe ausgestiegen? Ich bin da nicht ganz raus. Also so privat mache ich es eigentlich noch. Mhm. Also ich habe bei einer Agentur hier in Köln gearbeitet. Mhm. Und mache das jetzt ein bisschen langsamer, weil das geht irgendwann geht das an die Substanz. Mhm. War das dein Hauptjob und jetzt im Moment machst du es nebenher? Ich habe das voll die Woche gemacht, 5-mal in der Woche und jetzt nebenbei. Ich meine, man kann wirklich super Kohle damit verdienen. Mhm. Und von daher... Ich mach's noch ein bisschen. Also Privatkunden, also wenn man Interesse hat, kann man sich als Privatkunde bei dir, Privatpatienten, ja, nee, nimmst du gerne noch an. Also durch die Agentur, dadurch, dass ich 2 Jahre gearbeitet habe, ja, dann hat man irgendwann auch, es hört sich zwar blöd an, Stammkunden. Ja, ja. Und von denen habe ich ein paar mitgenommen und das ist so meine Lebensversicherung. Aber man merkt, dass du eine Profi-Telefoniererin bist. Ja? Ich mag das. Hm? Ja, das geht alles. Ich habe noch nie mit dem Fernseher. Also man zack, zack, ganz normal, präzise, wie sich das gehört. Wie ist Marc? Prima. Steffi, danke für deine Meinung und den Anruf. Ja, alles klar. Ärger dich nicht jetzt noch weiter im Rest der Sendung, wenn die Männer jetzt noch vom Leder ziehen. Ja, so sind sie nun mal. Noch ein paar Frauen. Aber wir hatten ja auch vorige Woche das Thema Ziegen und Zicken und das war auch nicht so schön, was wir da gehört haben von den Frauen. Ach ja. Naja. Das ist okay, tschüss, Steffi. Ich wünsche euch noch was. Ja, tschüss. Ein Mann, der ist 25 Jahre alt und der heißt Stefan. Ja, hallo Jürgen. Hi. Na, wie geht's? Na? Ja, ich kann nicht klagen. Ich hoffe, du auch nicht. Ja, ich kann auch nicht klagen. Also, Thema. Ja, ich sage auch von mir, dass ich Macho bin. Warum? Ja, es sind einige Mädels, die sagen, ich wär's. Ich selber sage es nicht so von mir. Warum sagen die Mädels das denn von dir, wenn du da völlig anderer Meinung bist? Ja, weil ich so weiß, was ich. Ich bin öfter in Diskotheken in Hannover. Ja? Und, das ist ja noch nicht schlimm. Ja, es sind einige Mädchen, die eben auch herkommen. Also ich war einmal in der Diskothek gewesen, war oben auf der Tanzfläche, war dann am Tanzen, da kommt ein Mädchen und wedelt da mit dem Kondom und... Wie, das Mädchen wedelte mit dem Kondom? Mit dem Kondom. Und da konntest du natürlich nicht Nein sagen? Da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Und schon hattest du einen schlechten Ruf weg? Ah nein, keinen schlechten Ruf. Es war auch so gewesen, ich komme in die Diskothek rein, ja, gebe meine Jacke ab und wollte nicht mehr ganz drin. Da kommt einer zu mir an und fragt, ob ich mit dir nach Hause kommen wollte. Ja, ist ja toll ist das doch. Das ist ja auch so. Also toll. Du bist ja dann ein richtiger Reißer in Hannover. Nein, richtiger Reißer. Du brauchst ja gar nicht viel zu machen, wenn die Frauen mit dem Kondom schon wedeln. Die sehen dich und wedeln mit dem Kondom. Ja, ich kann da nichts für. Ich weiß nicht, was es an mir ist. Irgendwas muss ich an mir haben. Aber trotzdem, was gibt es denn auch so richtige Sprüche von Frauen über dich, die dir zugetragen werden, irgendwie um die Ecke über Freunde? Ja, mir haben sie gesagt, ich wäre der Hackkönig und sowas. Der Hackkönig? Ja. Der Hackkönig? Was heißt das? Ja, dass ich alle Frauen so nehmen würde für den Abend, obwohl ich will eigentlich eine feste Beziehung haben. Ja, hast aber nicht im Moment. Habe ich im Moment nicht. Jetzt muss ich die obligatorische Frage dich natürlich auch stellen, dir natürlich auch stellen, die ich gerade die anderen Männer auch befragt habe. Wie viele Frauen bisher? 25 Jahre? Insgesamt mit alles drum dran? Ja, klar. 70, 80. 70, 80, ja. Ist auch schon ganz schön... Ja, teilweise wurde ich gezwungen, ne? Ja, natürlich, davon gehe ich natürlich aus, dass du das nicht immer freiwillig gemacht hast. Aber ich wollte ja jetzt nur mal so eine runde Zahl haben. Ja, doch, so 70, 80 wären es wohl. Ja. Also am Abend sind es einfach mehr, es ist mehr geflirtet, ein bisschen Knutscherei oder so. Da kann es schon mal zu 7, 8, vielleicht aber auch 9 werden. Aber bist du dann auch schon mal so richtig auf die Schnauze gefallen? Bin ich auch schon mal. Ja? Wie reagierst du denn dann, wenn eine Frau dir einen Korb gibt? Ja, muss ich mit leben, ne? Ich sage mal, ich gebe manchen Mädchen auch einen Korb und davon ausgesehen, also sehe ich das ganz locker ein. Du leckst die Wunden und zur nächsten. So ungefähr, ja. Wie machst du denn Frauen an? Ja, ich gehe auf die Mädchen zu, das ist ja, es gibt mehrere Persönlichkeiten. Die einen sind einfach nur Disco-Schlampen, die anderen sind wieder lockerer und flockiger. Wie erkennt man denn die Disco-Schlampe? Ja, die kommt einfach her und Oberweite hat sie denn oder kommt her und... Ja, was ist denn los? Du bist ja weg. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir den Frank dran. Und Frank ist 31. Hi. Ja, hi, Drummi. Ich bin aber nicht 38, ich bin 31. Ich bitte um Entschuldigung, ja. Aber ist halt nicht weiter schlimm. Nee, ist nicht schlimm. Also ich muss dabei sagen, ich selber würde mich so als offenen und ehrlichen Macho eigentlich bezeichnen. Aha. Also man darf nicht irgendwie, ich sag mal, Frauen ausnutzen oder so, ja. Ja, also so eine Geschichte von wegen 4 Beziehungen nebeneinander, wäre bei dir... Ich hab auch so einige Sachen so am Köcheln, wie man sagt. Ich bin also sozusagen, ich bin Diskotheken-Pächter. Pächter? Das geht jetzt schon etwas über ein Jahr. Mhm. Das heißt, du hast mit sehr viel Publikum und sehr viel Frauen zu tun. Bitte? Du hast mit sehr viel Publikum infolgedessen mit sehr viel Frauen auch zu tun. Ich kann eben auch sozusagen, also äußerlich muss ich das vorstellen. Ich habe, sag mal, eine hohe Ähnlichkeit mit MacGyver. Mit wem? MacGyver. Aha. Also, ich sag mal, ich bin 2 Meter Mann. Ja. Blonde, mittellange Haare. Ja. Sonnengebräun, gepflegt, das Auftreten und so weiter. Also die Frauen liegen dir zu Füßen im Klartext? Fast. Ja, wenn du es mal ausdrücken willst, das sind deine Worte jetzt, okay. Das sind meine Worte. Also, und dann haben wir auch viele Veranstaltungen, also ich bin da schon sehr... tätig, auch mit Tanzen. Mhm. Du sagtest du gerade, du würdest dich so bezeichnen, aber als ehrlichen und offenen Matur. Also was heißt das denn? Sagst du den Frauen? Ich habe auch keine Lust so auf irgendwelche Stresssituationen und so weiter, ja? Ja. Also, dass man dann irgendwie erwischt, wie er bei die nächste reinkommt oder weil also das, so ein Telefanz habe ich überhaupt keine Lust irgendwie drauf, ja? Irgendwie ist also, da ein Geräusch im Hintergrund. Hörst du das auch? Irgendwie ist da ein Geräusch. Ja, das war ein Geschenk. Also vorgestern habe ich Geburtstag gehabt. Ach, Gratulation. Da habe ich von unserer familiären Seite so eine Gong-Uhr gekriegt. Ach so, alles klar. Es irritierte mich ein wenig. Sag mir, du bist natürlich, davon gehe ich aus, auch in keiner festen Beziehung im Moment? Nein, nee. Also ich sag mal, ich im Moment glaube ich schon, dass ich auf dem aufsteigenden Ast bin. Das könnte schon was werden, sag ich mal. Mhm. Ist denn also, deine Sehnsucht danach, dass du eine feste Partnerin hast? Mittelfristig auf jeden Fall. Ja. Das ist ja eigentlich das, ich möchte mal sagen, wonach man eigentlich sucht. Mhm. Also ja, ich nicht kann alle. Nachvollziehen, dass man mehrere Sachen am Laufen hat und vielleicht viele One-Night-Stands und wie so lange war denn bisher? Gesagt haben. Ja, wie lange war denn deine längste Beziehung bisher? Circa ein Jahr. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel, aber das ist schon für mich ein Rekord. Also ja. Das muss man jetzt betonen eigentlich. Ja. Ist denn dein Wunsch, vielleicht auch irgendwann mal eine Familie zu gründen, also richtig so in feste Bahnen zu geraten? Also wenn, das muss aber schon, man sagt mal, ein Punsttyp sein zum Pferdestehen auch einfach. Ja. Ja. Ja. Also ich sag mal, so ein Abend läuft ja ab, also Veranstaltung und ich komme selber mit ins Bild auf die Tanzfläche und da geht das eben los, wenn ich so ein bisschen richtig losrock. Also ich habe so ein bisschen Rock'n'Roll gut drauf und das kommt eigentlich auch ganz gut. Das beeindruckt dann. Und so weiter. Lieber Frank, ich wünsche dir erstmal noch ein bisschen Erfolg, so wie du das haben möchtest und dann wünsche ich dir natürlich irgendwann eine tolle Frau, mit der man Pferde stehlen kann. Ich muss auch dabei sagen, eben damit noch, und zwar, ich sag mal, man, also ich wollte nur noch kurz erzählen, wie so ein Abend abläuft. Hm. Man trinkt dann zuletzt noch was und muss dabei sagen, ich fahre eine rote Corvette. Und wenn ich dann was getrunken habe, dann frage ich halt von den Mädels, die gerade so bei mir stehen, sag ich mal, wer eben nichts getrunken hat. Und wenn eine hier schreit, dann ist sie schon mal unsere Fahrerin. Ah, das ist schon mal sehr geschickt. Zu Hause im Bungalow noch locker weiter. Ah, ja. Und es ist tatsächlich so, das muss ich wirklich jetzt mal offen und ehrlich sagen, dass die Frauen, die mitgehen, mit Sicherheit auch davon ausgehen, dass Sex stattfindet. Die wollen das dann auch. Das ist mit Sicherheit gewollt. Ja. Das kommt zwar nicht immer dazu, das muss auch irgendwo gar nicht sein. Also das ist ein guter Trick mit dem Betrunkensein. Wer kann fahren? Ich habe getrunken. Ja, dann, schon, das ist einfach, das bin ich. Das also, bist du, so bist du. Irgendwie Verstellung oder so. So ist Frank. Frank, ich danke für deinen Anruf. Ja, nicht zu danken. Alles Gute. Ja, deine Sendung finde ich auf jeden Fall total stark. Ich danke dir. Und leider, ja, ruft meine Verhältnisse nicht zu den schlimmsten Uhrzeiten. Ja. Aber mach mal weiter so. Okay, alles Gute. Kommt schon gut. Tschüss, Frank. Mach's gut. Ciao. Jetzt ist, also die Männer überwiegen ja nun doch wirklich heute. Aber so war es ja eigentlich auch gedacht, oder habe ich mir vorgestellt. Simon, 35. Quatsch, Simon, Jung. Simon, oh, ich, bitte um Entschuldigung. Simon. Ich grüße dich, Domian. Ja. Also, du bist so einer, ne? Merk ich schon. Ich bin so einer. Ja, knallhart, ne? Knallhart und schwul. Und schwul. Ich sage es dir. Du bist knallhart und schwul? Ja, knallhart und schwul, du ja. Stehst auf Mackers. Macker und Machos. Was heißt auf Macker? Ich stehe auf den absoluten Kerl. Also nicht jetzt Lederfetisch oder was weiß ich irgendwie, sondern es muss Natur sein. Beschreib ihn mal ein bisschen. Wie muss er denn sein? Wie muss er gebaut sein? Wie muss er, was für Eigenschaften muss er haben? Erstmal das Äußere. Das Äußere? Ja. Das ist eigentlich wurscht. Am liebsten dunkelhaarig. Der letzte war blond. Ja. Das war irgendwie nicht so erfolgreich gewesen. Ja. Und ja, meine Schreiner. Größe halt irgendwie 1,90, 1,87, sowas in dem Schnitt, irgendwie gut trainiert, der muss irgendwie ein gutes Körpergefühl irgendwie für sich selber haben. Bevorzugst du den Handwerker, den, weiß ich jetzt, den Schreiner oder den Dachdecker oder sowas? Wurscht, ja. Das ist egal. Das ist egal. Mhm. Nee, der letzte war Polizist gewesen. Ah ja, nicht schlecht, ne? Ja, ich meine, das war schon irgendwie nicht verkehrt gewesen, das war schon okay, also das war schon irgendwie ziemlich gleich, was so irgendwie so diese Ansprüche von dieser Männlichkeit irgendwie an. Ich habe also nicht diesen absoluten Wahn männlich, sondern also was ich irgendwie gar nicht mag in meinem Dunstkreis irgendwie, das sind halt, was weiß ich, diese gebrochenen Handgelenke irgendwie, also diese Tunden halt irgendwie. Mhm. Sag mir noch ein paar Charaktereigenschaften, die er haben muss. Die er haben muss. Ja. Sehr bodenständig muss er sein, muss wissen irgendwie, was er will. Mhm. Ja. Muss er im Bett dominant sein? Muss auch, ja. Muss er. Klar. Das heißt, du bist nicht dominant im Bett? Das bin ich auch. Bist du auch dabei? Ja. Es gibt halt irgendwie viele Schwule, was weiß ich, irgendwie, wie auf Deutsch gesagt, die Kiste hinhalten, die dann auf einmal irgendwie glauben, was weiß ich, irgendwie ihre männlichen Rolle irgendwie dann irgendwie abgeben zu müssen. Das finde ich ziemlich peinlich. Nun könnte ich mir denken, dass es diesen Typus von Mann nun nicht so leicht zu finden gibt in der schwulen Szenerie. Ist das so? Das ist unheimlich schwer, das ist sehr, sehr schwer. Wo findest du denn diese Typen? Wo ich diese Typen treffe, also wenn ich mal ins Lulu gehe, irgendwie, was ja in deinem Bereich da in Köln irgendwo auch ist. Große Disco in Köln, ja. Genau, ja. Wenn ich da halt irgendwie bin, dann, naja gut, irgendwie mag es sein, dass man dort vielleicht irgendwie sowas findet irgendwie. Aber die meisten sind halt irgendwie so derartig irgendwie auf diese Mode schickimäßig irgendwie. Ich wollte gerade fragen, die äußeren Signale, Merkmale, auf was fährst du ab, wenn du hier einen jungen Mann siehst? Wie muss der angezogen sein, damit du schon mal denkst, interessant? Wahrscheinlich nicht zu modisch, ne? Nee, der muss seinen eigenen Stil haben. Mhm. Ob es was weiß ich, irgendwie seine Motorradkluft, ich stehe auf Motorradfahrer unheimlich, irgendwie so Motorradkluft irgendwie anhaben oder was weiß ich, irgendwie ein bisschen was mit Leder. Es muss sein eigenes, muss dieser derbe Stil muss irgendwie rüberkommen, wenn es sein eigener ist. Verkehrst aber nicht speziell in der Lederszene. Nee, das ist mir dann wiederum, also ich muss nicht irgendwelche Tücher tragen, um Signale rauszusetzen, was ich jetzt gerade brauche. Also von meinem Eindruck her, von der Stimme, bist du auch sehr männlich. Ja. Das ist jetzt wahrscheinlich ein Kompliment, wenn ich das so sage. Okay. Ja, es ist wirklich so. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Ist es so, wenn man dich anschaut auch, würde man auch sagen, ist ein ganzer Kerl? Ja, das ist ein ganzer Kerl, aber ist ein sehr untypischer Kerl. Mit schulterlangen schwarzen Haaren, mit Bart und Koteletten, tätowiert. Ist ungewöhnlich für die schwule Welt, ne? Sehr trainiert, ja. Es ist eher irgendwie so der Frauentyp, der so rüberkommt. Wirst du von Frauen oft angemacht? Leider, ja. Wie lange bist du schon schwul? Oh, immer schon. 20 Jahre. 20 Jahre, seitdem du 15 bist. Ja. Was muss passieren, wenn du jemanden kennengelernt hast und ihr seid vielleicht sogar im Bett gelandet, was dich völlig abtörnt? Was mich völlig abtörnt? Mhm. Das ist mir irgendwann mal passiert, wo wir Arsch und Arsch aneinander eingeschlafen. Warum? Das war für mich in dem Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, also Sister Act brauche ich nicht. Hast du eine lange Beziehung schon gehabt mit einem Mann? Das längste, was ich hatte, waren 2,5 Jahre. Na, immerhin. Ja. Immerhin. Und das war so einer nach deinem Geschmack? Das war so einer nach meinem Geschmack. Abstrich habe ich gemacht. Mhm. Macht man ja, man geht ja irgendwie auch Kompromisse ein. Stehst du denn, das ist ja jetzt auch vielleicht das Klischee, was viele Leute denken, wenn sie uns hier zuhören, stehst du denn auch so auf die härtere sexuelle Gangart im schwulen Sex? Ich muss es schon merken, wenn man mich anfasst und wenn ich jemand anfasst. Ja, aber keine krassen Formen. Keine krassen Formen. Open Mind, würde ich sagen. Ja. Also, sprechen wir es aus. Also, so SM-Geschichten, darauf stehst du nicht. Kommt immer drauf an. Kommt drauf an, ne? Kommt vollkommen drauf an, irgendwie, wie jetzt irgendwie dieses Kennenlernen ist oder wie dieser Mann mich irgendwie anspricht oder so. Wie sieht's aus mit Fisten? Bitte? Fisten? Wie kommst du jetzt da auf? Ja, ich sag extreme Sachen und ich frag dich jetzt einfach. Kann sein. Kann sein. Kann sein. Also, du hast Erfahrung mit Fisten. Kann sein. Wie kann sein? Ja oder nein? Ja. Was willst du alles wissen? Alles. Ich will alles von dir wissen. So was. Darkroom? Nee. Das nicht? Nee, ich muss das Gesicht sehen. Ja. Ich muss mich ansprechen. Also, das ist schon eher Sauna oder sowas. Ja, auch. Ja. Ja. Was machst du vom Beruf? Was ich vom Beruf mache? Ein Bewachungsgewerbe. Im Bewachungsgewerbe. Also das ist ja auch schon eher ein harter Job, ne? Ja. Ja. Mhm. Passiert es dir denn auch, Simon, wenn du auf diese Art von Männern stehst, die in der schwulen Welt nicht so reichlich zu finden sind, dass du dich ab und an in Heteromänner verknallst? Früher mal. Mhm. Aber jetzt, Versuchskarnickel irgendwie ist es nicht. Mhm. Also die Bekehrnummer und so läuft nicht? Nee, weder von der Frauenseite noch von der Heteromännerseite, um Gottes Willen. Mein Lieber, das hat mir Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ja, fand ich auch. Ja. Du bist ein sehr netter Typ. Ja, du auch. Aha, okay. Vielleicht laufen wir, ich kenne dich ja jetzt äußerlich, also mit langen schwarzen Haaren und mit Bart, das muss Simon sein, wenn ich ihn sehe. Bin im Lulu. Im Lulu, genau. Okay. Tschüss Simon, ciao. Bis dann, ciao. Jetzt ist Petra dran und Petra ist 34. Hallo. Hallo Petra. Ja, also ich muss mal sagen, hier waren ja jetzt einige interessante Themen, wobei ich also auch, wie die Dame, die vorhin angerufen hat, der Meinung bin, dass hier einige ganz viel vom Stapel lassen, was überhaupt nicht stimmt. Du meinst, die schneiden auf, die Jungs? Ja, also der eine mit seiner Bar, der angeblich am Tag zweimal... Also ist schon das, ziemlich krass, ne? Ja, also ich meine mal, der hätte es vielleicht nötig, der hätte vielleicht einmal im Monat gerne oder so. Also du, ich höre schon daraus, dass du auf diese Art von Männern nicht stehst, oder doch? Wenn es denn stimmt. Ja, sagen wir mal so. Ich war mit einem absoluten Macho verheiratet. Mhm. Absoluten Macho? Ja, ich lag also nach zwei Wochen nach meiner Hochzeit erstmal mit einem Nasenbeinbruch im Krankenhaus. Mhm. Ich habe also auch meine... Da hört der Spaß dann auf, ne? Ja, nach zwei Jahren hörte er dann auf. Mhm. Mhm. Und habe dann alleinstehend mit Kind mich mehr oder weniger durchgeschlagen. Bin eigentlich auch im Büro tätig und habe dann aber nebenbei in einem Kabarett gearbeitet. Mhm. Und zwar an der Theke als Animiermädchen. Und dann habe ich halt einfach die Erfahrung gemacht, die mit der größten Klappe und die einfach, die meinen, die wären die größten und tollsten Hechte. Das sind wirklich in Wirklichkeit die, wenn es dann drauf ankommt, wenn man denen sagt, na komm, dann mach doch mal, die dann die Fliege machen, die dann umdrehen. Und das selber habe ich also im Privatleben auch kennengelernt. Die mit der größten Klappe ist dann am wenigsten dahinter. Das sind für mich alles, oder viele sind Aufschneider. Also diese Erfahrung mit deiner Beziehung, die ist ja dann wirklich weniger zum Schmunzeln, sondern das ist ja dann knallharte Realität gewesen und das war letztendlich dann schon im Bereich der Gewaltanwendung und der übelsten Art. Ne? Ja gut, das Härteste war, ich meine gut, ich habe den ganzen Tag als Sekretärin gearbeitet, habe also mindestens so viel Geld heimgebracht wie mein Mann und wenn ich mir für 20 Mark ein paar Schuhe im Sonderangebot kaufte, hatte ich dafür eine Woche Ehekrach. Ne? Hast du nicht aufgrund dieser Erfahrung mit diesem Mann einen super Hass auf Männer, die nur annähernd so drauf sind? Ja, die so drauf sind schon. Ich heirate nächste Woche. Du heiratest nächste Woche. Jetzt verrate uns bitte, wie dein zukünftiger Mann gestrickt ist. Das kann ich dir sagen. Er ist 27 Jahre älter als ich. Ja. Ist eigentlich auch temperamentvoll, schon dominant. Mhm. Ist also selbstständig und hat eigentlich, gibt also bei uns auch den Ton an. Mhm. Ist insofern, das heißt dominant. Also so ein bisschen Macho schon. Ein bisschen ja. Ja, ne? Macho nicht. Ich würde mal sagen, ich habe auch einen großen Respekt vor ihm. Ja. Und er hat, also wenn er was sagt, hat das meistens Hand und Fuß. Ah ja. Also es gibt ja auch nicht. Er hat jetzt rumbefiehlt, weil dann gäbe es vor uns also nur Zoff. Also weil den gibt's auch gelegentlich. Ja. Aber sagen wir, wie soll man das jetzt ausdrücken? Ja. Also er hat schon die Hosen an bei uns. Ich möchte das auch. Ich muss also mich an Mann annehmen können. Es gibt ja nur auch richtige nette Machos. Ne? Also das ist ja nicht unbedingt... Also Mann muss für mich jemand sein. Also sag mal, in der Beziehung sollte der Mann schon über einer Frau stehen. Das ist meine. Vielleicht bin ich da noch recht altmodisch eingestellt. Also du bist auch bereit, einen Mann durchaus die Puschen hinzustellen, wenn er das möchte. Nee, Puschen hinstellen nicht, aber abends Schuhe putzen, wenn er so am nächsten Morgen braucht. Das machst du. Das also noch. Wo ist denn deine Grenze? Was machst du denn nicht, wo du sagst, auch eben nach deinen ernsten Erfahrungen, was du sagst, nee, habe ich keinen Bock drauf, mach ich nicht. Ja gut, also ich sag mal, das beste Beispiel, in meinem passt das jetzt nicht, ich gehe daten. Wir sind ja natürlich jetzt vom Alter stark unterschiedlich und ich gehe daten, das gefällt ihm nicht. Und dann mault er schon mal rum. Mhm. Ja, warst du wieder im Reiterstübchen? Sag ich, ja, war ich. Das lasse ich mir einfach nicht nehmen. Und wenn es dann eben so weit kommt, dann gibt es halt auch schon mal Zoff. Dann lasse ich mich auch durch. Er lässt mich dann einfach auch. Dann sind dann zwei, drei Tage ein bisschen dicke Luft und dann geht es wieder. Das ist immer Nehmen und Geben. Und ich denke mir mal, es ist auch eine gute Voraussetzung für eine Ehe, wenn jeder mal ein bisschen nachgibt. Ne? Habt ihr das schon abgeklärt in eurer Ehe, wie das werden wird so mit Treue? Wurde darüber gesprochen? Ja, also das ist für mich ein Thema, wo man nicht drüber sprechen muss. Das ist selbstverständlich. Wenn ich ihn da erwischen würde, würde ich ihn einen Schwanz kürzer machen. Ah ja, oh, die Frauen sind ja wirklich radikal. Ja, also da könnte er so einen Freiflugschein erleben. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich dahinter käme, wäre es echt zappenduster. Wir hatten ja dieses Beispiel, taucht jetzt immer wieder auf in der Sendung, vorhin den Jürgen. Der Jürgen hatte diese vier Frauen nebeneinander. Die müssen sowas von dämlich sein. Ich kann gar nicht vorstellen, dass eine Frau so bescheuert ist. Mir ein Mann schon keine Telefonnummer gibt, dann wäre der bei mir sowieso unten durch. Die müssen also, ich meine gut, solange es bescheuerte Frauen gibt, gibt es Macho, bescheuerte Männer, Zuhälter und dergleichen. Ich meine, die gibt es ja nur, weil Frauen auch bescheuert sind, ne? Ja. Petra. Wobei wir jetzt nicht, ich stutze gerade so ein bisschen, wobei wir jetzt, bei Zuhältern gebe ich dir recht, aber wir wollen jetzt nicht den Beruf der Prostituierten diskreditieren, ne? Das ist ein Job, wenn die Frauen das... Nein, ich bin manchmal schon selten dämlich. Sag mal, ich würde nie den Job machen und auch noch Geld an jemanden abgeben. Ich meine, ich habe... Eigentlich gehört den Frauen das Geld, ne? Ja, ich verstehe sowas nicht, ich begreife das nicht. Liebe Petra, unsere Musik läuft, du hörst das? Ja. Im Hintergrund, das heißt, es war's für heute. Ich danke für deine Meinung und für deinen Anruf. Jo, tschüss. Mach's gut, tschüss. So, Macker und Machos, das war unsere Sendung heute, unser Thema. In der Technik Angela Traut, morgen sind wir wieder da, 1 Uhr, Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Dann ganz offen wieder für alle eure Themen, über die ihr einfach Lust habt, mit mir zu reden. Ihr könnt ab 0 Uhr bei uns hier anrufen unter unserer Telefonnummer 0180 5678 111. Was sage ich jetzt noch? Ich wünsche euch eine super schöne Nacht und freue mich auf morgen. Auf euch. Bis dahin. Ciao.